Kiste. Man kommt nicht lange, man schluckt sie runter. Soll der Magen noch kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und weiß nicht recht wohin. Oder für wen? Oder warum? Oder warum? Man hofft halt, dass es richtig ist. Ja, man hofft halt, dass es richtig ist. Schlafen in einem Bett irgendwo ein, zwei Jahre bevor sie sterben. Wir denken an gestern und lassen sie ruhen. Sollen sie noch schlafen und schlafen und schlafen und schlafen?